me los. Nicht mit Fickchen und die Kohle. Nicht mit Dunkel von dem Boss. Heute machen wir uns selber. Heute sind wir los. Und wir sind los, wir sind los. Doch es hat so verdammt lang gedauert. Jede Menge Kilometer. Jede Menge nachts auf Tour. Doch es mit der alten Firma geht es endlich los. Es geht los. Aber kaum sind wir da draußen, steht die Steuer vor der Tür. Und wie wir führen müssen, Leute, ist ein hartes Los. Was ist los, was ist los? Oh. Doch es hat so verdammt lang gedauert. Firmenbosse und Verträge. Heute sind wir los. Oh. Und nicht mit Griechen um die Kohle. Und nicht mit Dunkel von dem Boss. Heute machen wir uns selber. Heute sind wir los. Und wir sind los, wir sind los.